Borowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Fünfte Folge: Der entfesselte Tornado der Steppe. Wladimir Horowitz, Erinnerung an sein Debüt in New York. Ich war einfach ein wilder junger Russe. Ich spielte lauter, schneller und mehr Noten, als Tschaikowski geschrieben hat. Und es sind, weiß Gott, viele Noten in seinem Klavierkonzert. Aber mein größter musikalischer Triumph in New York war nicht das Tschaikowski-Konzert, sondern die Begegnung mit Rachmaninow, der für mich damals ein Gott war. Von diesem Moment an waren Rachmaninow und ich Freunde, bis zu dem Moment, da er seine Augen schloss. Nach dem Tode von Rachmaninow, er starb 1943, hat Horowitz dem Freund in vielen Konzerten eine Hommage dargebracht. Am 16. November 1975 kündigte er nach einem Recital in der Carnegie Hall das neunte der Etudes Tableau, Opus 39 an. Es gibt darin Anklänge an das vorletzte Bild aus Mussorgskis Zyklus Bilder einer Ausstellung, die Hütte der Baba Yaga, jener Hexe, die geriebene menschliche Knochen verzehrt und durch die Lüfte reitet. Die Aufnahme ist eines der vielen Beispiele dafür, wie Horowitz als Kolorist das Gespenstische, das Sardonische, das Unheimliche in Klanggestalten zum Ausdruck zu bringen wusste. Thank you. Am 24. Dezember 1927 war Horowitz mit seinem Manager Sascha Mirowitsch an Bord der SS Hamburg gegangen. Die Reise nach New York dauerte 12 Tage. Gleich nach der Ankunft wandte sich Horowitz an die Firma Steinway. Er fragte Alexander Greiner, zuständig für die Flügel, ob er den Gott seiner Jugend treffen könne, Rachmaninow. Es war ein leichtes. Der Komponist hatte durch den Geiger Fritz Kreisler erfahren, dass Horowitz sein D-Moll-Konzert im Februar mit dem New York Symphony Orchestra unter Walter Damrosch, dem Dirigenten der Uraufführung, spielen werde. Und er war begierig, den jungen Wundermann zu erleben, der ihm schon 7 Jahre zuvor durch seinen Lehrer Felix Blumenfeld anempfohlen worden war. Blumenfeld hatte geschrieben: Vom August 1918 bis zu diesem Frühjahr hatte ich einen weit fortgeschrittenen Schüler, einen außergewöhnlich talentierten Jungen von nun 17 Jahren, Wladimir Gorowitz, einen passionierten Bewunderer ihrer Musik. Er graduierte übrigens mit ihrem 3. Konzert und spielte bei seinem Solo-Recital ihre B-Moll-Sonate sehr gut. Am Tage, an dem Horowitz in New York ankam, am 6. Januar 1928, hatte sich Rachmaninow an Greiner gewandt. Ich höre, dass Mr. Gorowitz mein Konzert sehr gut spielt. Ich würde ihn sehr gern begleiten. Horowitz erlebte das Probespiel. Es fand statt im Flügelsaal der Firma in der 57. Straße als den unvergesslichsten Moment in meinem Leben. Das war mein wirkliches Debüt. Der Komponist begnügte sich während der Probe, bei der er den Orchesterpart spielte, mit einigen kurzen Hinweisen. Später berichtete er Freunden, es sei unfasslich gewesen, wie Horowitz mit der Wildheit und der unbezähmbaren Gier eines Tigers zuschnappte. Er verschlang das Konzert mit einem Biss. Er hatte den Mut, die Intensität, die Kühnheit. Die unendlichen Möglichkeiten des Klaviers waren mir nicht bekannt, bevor ich Horowitz erlebte. Eine zweite Hommage an Rachmaninow, wieder aus dem Konzert vom 16. November 1975. Etude Tableau Opus 39, Nummer 5 in S-Moll. Thank you. Der Konzertveranstalter Arthur Judson hatte Horowitz vor seinem Debüt am 12. Januar 1928 als Herkules und Wundermann angekündigt und damit fast unerfüllbare Erwartungen geweckt. A Superhuman Combination von Rubinstein, Rosenthal, Paderewski, Busoni, Rachmaninow und Hoffmann. Über den berühmt-berüchtigten Abend mit dem Konzert von Tschaikowski unter Thomas Beecham gibt es mehr Variationen als von Beethoven über den Walzer von Diabelli. Die folgende gehört zu den ihrerseits unterschiedlichen Horowitz-Versionen. Wir gingen auf die Bühne. Sein Eröffnungstempo war langsam. Ich glaube immer noch, dass ihm daran gelegen war, mich auszuspielen. Zu Anfang folgte ich ihm für eine Weile. Dann hatte ich das Gefühl, die Leute im Auditorium schnarchen zu hören. Ich sah, dass meine amerikanische Karriere bereits beendet war. So sagte ich mir, soll er doch zur Hölle gehen. Also spielte ich mein eigenes Tempo, ich wollte meine Oktaven zeigen und alles sonst. Ich musste dies einfach tun, weil ich den größten Erfolg meines Lebens haben wollte. Mir ging der Gedanke durch den Kopf, dass ich, sollte ich keinen Erfolg haben, nach Russland zurückgehen musste. Den letzten Satz begann Beecham sehr langsam. Als mein Einsatz kam, nahm ich mein Tempo. Ich lief ihm davon. Ich spielte die lautesten, die schnellsten Oktaven, die die Leute je gehört hatten. Ich war zu schnell, das gebe ich zu. Es war nicht künstlerisch. Es war eine Demonstration. Was ich wollte, nun, épater le bourgeois. Vor dem Versuch einer Antwort auf die Frage nach den Gründen dieser demonstrativen Selbstbehauptung und den Folgen hören Sie den ersten Satz des Konzerts in einer wenig bekannten Aufnahme vom 11. April 1948 mit dem New York Philharmonic Orchestra unter Leitung von Bruno Walter. Durch den im Orchester forte zuweilen klirrenden, verzerrten Klang dringt eine faszinierende Aufführung. Sie ist bei fast identischen Tempi entspannter, kontrastreicher und vor allem agogisch flexibler als die rhythmisch rigiden Aufführungen unter Arturo Toscanini. Weil die lyrischen Episoden mit sanglichem Rubato entfaltet werden, wirken die Akzente, die Sforzati, umso dramatischer und die Allegro con Brio-Steigerung nach der filigran ausgeformten und mit brillanten Passagen abgeschlossenen Kadenz womöglich noch furioser. Nach Ansicht von Harold C. Schoenberg gebührte dieser Aufführung die Palme. Thank you. Das war das Allegro Manontroppo aus dem Klavierkonzert Nummer 1 B-Moll von Peter Tschaikowski, ein Mitschnitt vom 11. April 1948. Wladimir Horowitz wurde begleitet vom New York Philharmonic Orchestra unter Bruno Walter. Olin Downes von der New York Times hatte 1928 nach der Beecham-Aufführung geschrieben: Er hinterließ einen ungeheuren Eindruck. Seine Darstellung des Werks glich einem virtuosen Wirbelsturm. Mr. Horowitz hat eine verblüffende Technik, erstaunliche Kraft, unwiderstehliche Jugend und mitreißendes Temperament. Die Aufführung sei zwar zerrissen, oberflächlich und oft unkünstlerisch gewesen, habe aber das Publikum in eine Stampede ausbrechen lassen, nur wegen der ungeheuerlich anbrandenden Oktavpassagen. Es war, als wäre ein Tiger losgelassen worden. Was Horowitz bewirkte, lässt sich nur als eine physiologische Ansteckung diagnostizieren, durch die das Publikum außer Rand und Band geriet. Olin Downes: Ein Mob ist ein Mob und Blut ist Blut. Man hört den Schrei eines Wilden, ob es nun ein Primitiver ist, der die Trommel rührt, oder ein junger Russe, der, wahnwitzig vor Erregung und im Rausch der Geschwindigkeit, auf die Tasten donnert. Es gibt von dieser Aufführung keinen Mitschnitt. Die Zeit der Rundfunkaufführungen stand noch bevor. Aber das, was sich am 12. Januar 1928 abspielte, sollte sich, wie Mitschnitte zeigen, in späteren Aufführungen wiederholen. Horowitz stand lange unter dem Zwang, all die Erwartungen, die er einmal geweckt hatte, nicht zu enttäuschen. Dass es ihm dabei, wie Arthur Rubinstein unterstellte, nur darum gegangen sei, seine Technik ins rechte Licht zu rücken, verkürzt das Problem. Horowitz ging es nicht in erster Linie um die Demonstration technischer Perfektion, sondern darum, Virtuosität als existenzial zu erstellen, aus dem Geist der Romantik, der Grenzüberschreitung. Für ihn bedeutete diese Grenzüberschreitung einen Kampf auf Leben und Tod. 4 Wochen später, am 12. Februar, spielte er erstmals in den USA das Estro-Konzert von Franz Liszt und das D-Moll-Konzert von Sergei Rachmaninow. Mit dem letzteren errang er größere Erfolge als der Komponist je zuvor und danach. Am 20. Februar 1928, bei seinem ersten Recital in der Carnegie Hall, setzte er auf eine Dramaturgie der Kontraste. Hier die H-Moll-Sonate von Franz Liszt und seine eigenen Carmen-Variationen, dort Mazurken von Chopin, eine Sonate von Domenico Scarlatti und eine Scarlatti-Bearbeitung von Karl Tausig, das Capriccio in E-Dur. 5 Wochen später, am 26. und 28. März, fand sich Horowitz zu seiner ersten Aufnahmesitzung in den Camden-Studios der RCA ein. Die Victor Talking Machine Company kündigte seine ersten Platten mit folgenden Worten an: Dieser außergewöhnliche junge russische Pianist kam erst vor kurzem in die USA. Wir hörten ihn konzertieren und boten ihm sogleich einen Vertrag an. Seine Technik grenzt ans Wunderbare, sein Gedächtnis arbeitet fehlerfrei. Ein Pianist aus Philadelphia, den wir, ohne ihm unsere Absicht zu verraten, seine Aufnahmen hören ließen, schrieb sie, ohne einen Augenblick zu zögern, Horowitz zu. Ein individueller Künstler wie er wird bald die Welt erobern. Sein Recital in der Carnegie Hall war kontrovers beurteilt worden. Wieder hatte es den Beifall für den Virtuosen gegeben, aber auch Kritik an Orgien von High-Speed-Hinrichtungen, der Destruktion der formalen Anlage und am harten Ton. Höchste Bewunderung erntete er für seine raffinierte Pedalkunst im Scarlatti Capriccio. Sie sorgte dafür, dass selbst die gestochenen Passagen seines Jeu Perlé gebunden kantabel klangen. Über den Gebrauch des Pedals hat Horowitz gesagt: Das Pedal ist alles. Es ist unsere Lunge. Wir atmen durch das Pedal. Man kann 2 Harmonien, die vollständig dissonant sind, für den millionsten Teil einer Sekunde verblenden und damit unendliche farbliche Varianten erzeugen. Thank you. Einen besonderen Verkaufserfolg erhoffte sich Victor von den Carmen-Variationen, die Horowitz in der Carnegie Hall zugegeben hatte. Zwei Takes vom 26. März und vom 2. April 1928 gab er nicht frei. Das Klavier war verstimmt. Die technische Aufbereitung von Mark Obert Thorn für Naxos ist dennoch vorzüglich gelungen. In den 12 Wochen nach seinem Debüt spielte Horowitz 36 Konzerte, davon 16 mit dem Philadelphia Orchestra unter Leopold Stokowski, dem Boston Symphony unter Sergei Koussevitzky und dem Chicago Symphony unter Frederick Stock. Es war der Sturmlauf eines Eroberers. Das Minderwertigkeitsgefühl des kleinen Judenbengels, das er noch bei seinem Debüt verspürt hatte, gerade gegenüber dem mit einem Überlegenheitskomplex ausgestatteten Briten Thomas Beecham, hatte er überwunden. Er hatte sich, so schien es, assimiliert und gesellschaftlich emanzipiert. Da Horowitz sich mit der Absicht trug, Beethoven-Sonaten in sein Repertoire aufzunehmen, erteilte Cortot ihm den Rat, vierhändige Transkriptionen einiger Streichquartette zu besorgen. Über das Ergebnis war Cortot entzückt. Horowitz hatte ein feines Gefühl für die komplexe Stimmführung und für die durchbrochene Arbeit der Quartette bewiesen. Doch als er nach dem Studium aller Sonaten erklärte, dass er alles spielen könne, bis auf eine einzige Trillerfigur in der Sonate B-Dur, Opus 106, war Cortot, wie Glenn Pleskin berichtet, angewidert darüber, dass er die Sonaten lediglich als eine technische Herausforderung ansah. Horowitz und Beethoven. Das ist die Geschichte einer langsamen, einer mühevollen Annäherung. Nach seinem Examen in Kiew hatte er im September 1928 in Hamburg zum ersten Mal wieder Beethovens F-Moll-Sonate, Opus 57, die Appassionata, gespielt. Pleskin zitiert zwei sehr kühl temperierte Rezensionen. Horowitz sei, so deren Tenor, ein Virtuose höchsten Ranges, in Fragen von Empfindung und Gefühl jedoch ein Ringender und Suchender. Jascha Heifetz pflegte, wenn mit solchem Geraune konfrontiert, zu sagen: Meine Gefühle beim Spielen gehen das Publikum nichts an. Der Auftakt der zweiten Saison am 2. November 1929 in der Carnegie Hall war enttäuschend. Der Kritiker Pitts Sanborn, von Glenn Pleskin treffend als Nemesis des Pianisten beschrieben, spottete darüber, dass das Publikum, je mächtiger Horowitz zugriff, desto lauter jubelte. Seine Aufnahmetätigkeit für ACE konnte er nicht fortsetzen. Nach dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft waren die amerikanischen Firmen froh, wenn sie ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen mussten. Ebenso froh war Fred Geisberg, der mit und durch Caruso das Grammophon buchstäblich gemacht hatte, die Zelebritäten zu übernehmen. So konnte Horowitz bei seiner ersten Konzertaufnahme in London den Mount Everest der romantischen Konzerte ersteigen, das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Daneben hat er mit der H-Moll-Sonate von Liszt, der S-Dur-Sonate von Haydn, den C-Moll-Variationen von Beethoven und dem E-Dur-Scherzo von Frédéric Chopin zumindest einige Hauptwerke seines Repertoires vor 1936 aufnehmen können. Das erste größere Werk von Beethoven hat Horowitz 1934 für His Master's Voice aufgenommen, zum Schluss der heutigen Folge die C-Moll-Variationen. Er hatte sie 1931 erstmals im Konzert gespielt. In der pianistisch fulminanten Aufnahme beleuchtet er sie aus einer romantischen, aus einer Paganini-Perspektive. Thank you. SWR 2 große Interpreten, Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 5. Folge einer 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting, eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zuletzt hörten wir Wladimir Horowitz mit den 32 Variationen über ein eigenes Thema von Ludwig van Beethoven, eine Aufnahme aus dem Jahr 1934.